ARD. Brüder von Hilary Mantel. Hörspielserie von Walter Adler. Teil 25. Ende März bis 3. April 1794. Ich werde ganz offen mit Ihnen sprechen, Bürger. Ich höre. Paris, Dixième Germinal, 30. März 1794. Die Tuilerien, 8 Uhr abends. Robespierre wendet seine Aufmerksamkeit auf Marc Guillaume Alexis Vadiers eigenartige Finger, die auf dem ovalen Tisch wie besessen Papiere hin und her schieben. Sie werden mir zustimmen, dass Danton ein mächtiger und einfallsreicher Mann ist. Ja. Und ein Verräter. Das Tribunal wird entscheiden, was er ist. Aber schon der Prozess an sich ist eine gefährliche Angelegenheit. Ja. Und jeglicher Aspekt, der den Verlauf des Prozesses negativ beeinflussen könnte, muss berücksichtigt werden. Ja. Wie können Sie dann von uns erwarten, dass wir diesen aristokratischen Journalisten weiter frei herumlaufen lassen, wenn Danton seit 89 einen verräterischen Kurs verfolgt? Wie können Sie dann seinen engsten Gefährten entlasten? Vor der Revolution waren der Verräter Brissot und der Verräter d'Églantine seine Freunde. Hören Sie. Nein, lassen Sie mich ausreden. Er ist mittellos, unbekannt. Und plötzlich diniert er Abend für Abend mit Orléans. Er war während Dantons Amtszeit als verräterisch gesinnter Justizminister dessen Staatssekretär. Er ist ein reicher Mann, oder lebt zumindest wie einer. Und sein Privatleben ist absolut indiskutabel. Ja, und er hat am 12. Juli das Volk angeführt. Wie können Sie diesen Mann entlasten? Er hat das Aufstand gesetzt und daraufhin ist die Bastille gefallen. Eine einzige Person, zu der das irrgeleitete Volk womöglich eine emotionale Bindung hat. Nein, nicht deshalb, sondern weil er selbst eine emotionale Bindung zu ihm hat. Er stellt seine persönlichen Gefühle anscheinend über das Wohl der Republik. Nein, Sorgest. Ich stelle nichts über das Wohl der Republik. Lassen Sie mich eins sagen. Niemand. Dazu wäre ich auch gar nicht imstande. Nicht einmal der bewundernswerte, patriotische Robespierre darf sich gegen den Willen des Volkes stellen. Wir sind alle gegen Sie. Sie sind allein. Sie müssen sich der Mehrheit beugen. Sonst ist hier und jetzt, an Ort und Stelle, Ihre Karriere an einem Ende angelangt. Bürger Vadier, unterzeichnen Sie den Haftbefehl und lassen Sie ihn herumgehen. Vadier unterschreibt als Erster auf dem schlechten Umschlagpapier. Dann Saint-Just. Brühl? Ich halte Danton nicht für einen Verräter. Deshalb unterschreibe ich nicht. Dann reichen Sie das Blatt weiter. Verschwenden Sie nicht die Zeit der Republik. Le Bas unterschreibt und reicht das Papier Carnot. Ich unterzeichne. Um der Einigkeit der Ausschüsse willen. In ein paar Wochen, meine Herren, spätestens in 3 Monaten, werden Sie sich wünschen, Danton könnte die Bevölkerung für Sie gewinnen. Ich sage Ihnen, meine Herren, Sie werden noch Nekromanten zu Rate ziehen. Los, Carnot, machen Sie schon. Geben Sie her. Bitte schön, Landley. Sie sind dran. Nein. Warum nicht? Ich bin nicht verpflichtet, Ihnen meine Gründe darzulegen. Was uns nötigt, das auf die schlimmstmögliche Weise zu deuten. Tut mir leid, dass Sie sich zu irgendetwas genötigt fühlen. Sie haben mich mit der Organisation der Nahrungsversorgung betraut. Ich bin hier, um die Ernährung der Patrioten sicherzustellen. Nicht, um sie zu ermorden. Einstimmigkeit ist nicht vonnöten. Wären Sie dann bitte so gut, das Dokument an Bürger Robespierre weiterzureichen und ihm die Tinte hinzustellen? Der Wohlfahrtsausschuss und der Sicherheitsausschuss verfügen hiermit, dass Jean-Jacques Danton, Jean-François Lacroix, Camille Desmoulins und Pierre Philippot, allesamt Mitglieder des Nationalkonvents, festgenommen und ins Luxemburg verbracht werden mögen, wo sie in strenger Einzelhaft zu halten sind. Der Bürgermeister von Paris ist angewiesen, der vorliegenden Verfügung unmittelbar nach Erhalt Folge zu leisten. Robespierre. Cour du Commerce, Ecke Rue Marat, 2 Uhr. Der frühe Morgen des Ancien Germinal des 31. März. Danton ist im Morgenmantel. Ich bin in der Hoffnung gekommen, Sie nicht mehr hier anzutreffen. Ach je, Danton, was soll das? Ich kann es einfach nicht glauben, dass er Camille verhaften lässt. Gestern Nachmittag habe ich die beiden noch zusammen gesehen. Sie waren ins Gespräch vertieft und er war ganz freundlich. Hat gelächelt. Ach, was für ein unglaublicher Heuchler. Louise sitzt abseits, verbirgt ihr Gesicht in den Händen. Alt bist du Tränen frei. Rinnen zwischen ihren Fingern hindurch. Alt bist du frei. Doch zugleich erklingt in ihrem Innern in beharrlichem Rhythmus ein kleiner Satz. Blondet, hat denn keiner den Ausschuss darauf hingewiesen, dass der Konvent unserer Verhaftung zustimmen muss, dass unsere Immunität aufgehoben werden muss? Doch, natürlich, Robespierre. Collot hat ihm geantwortet, sie würden die Zustimmung einholen, sobald sie alle sicher hinter Schloss und Riegel wären. Diese Männer haben Angst, Danton. Die können mir ja wohl kaum den Mund verbieten, oder? Blondet, danke, dass Sie hier gewesen sind. Ja, wollen wir doch mal sehen, wie die Mistkerle aus der Wäsche gucken, wenn ich mit ihnen fertig bin. 3 Uhr morgens in der Rue Marat. Was für ein Tag. Vor 5 Stunden habe ich erfahren, dass vorgestern meine Mutter verstorben ist. Mein Beileid. Robert, werden Sie mir helfen zu fliehen? Dazu ist es zu spät. Es wird bald dämmern. Die Hoffnung packt einen bei der Kehle wie ein Würger. Und das Herz bleibt einem fast stehen. Wäre es denkbar, dass Robespierre die Entscheidung irgendwie rückgängig gemacht hat? Dass er seinen Mut zusammengenommen und es ihnen ausgeredet hat? Sie hört Stiefel draußen auf dem Pflaster, hört, wie die Patrouille stehen bleibt. Da sind sie. Tes blancs moutons, allons sous ma chaumière, bergère, vite, allons. Sie ist allein. Man hat ihn hinausbugsiert aus dem Zimmer, die Treppe hinunter aus dem Haus. Sie nimmt ein Kissen vom Sofa, presst es an sich, wiegt sich mit leerem Blick vor und zurück, vor und zurück. Ich muss mich anziehen. Ich muss Briefe schreiben und sie überbringen. Ich muss mit jedem Abgeordneten, mit jedem Ausschussmitglied sprechen. Ich muss handeln. Sie wiegt sich vor und zurück. Je vois notre cabane, et tiens voici venir. Ma mère et ma sœur Anne, qui vont les tables ouvrir. Paris, Ancien Germinal, der 31. März 1794, 8 Uhr morgens in den Tuilerien. Heute Morgen in aller Frühe haben wir 4 Personen verhaftet. Danton, Desmoulins, Lacroix und Philippot. Beginnen Sie mit den Vorbereitungen für den Prozess. Lassen Sie alles andere liegen, diese Sache hat Vorrang. Augenblick mal. Der Konvent hat den Verhaftungen noch gar nicht zugestimmt. Betrachten wir das als reine Formsache. Sie werden sich mir ja wohl nicht in den Weg stellen, Hermann? In den Weg stellen? Jeder weiß, ohne dass es allerdings irgendwer beweisen könnte, dass Danton Bestechungsgelder angenommen hat. Und ebenso weiß jeder, die Beweise dafür liegen ja nun auf der Hand, dass Danton Louis Capet gestürzt, die Republik errichtet und uns vor einer Invasion bewahrt hat. Was wollen Sie ihm anlasten? Mangelnden Einsatz? Wenn Sie bezweifeln, dass Gewichtiges gegen Danton vorliegt, können Sie gern diese Papiere durchsehen. Sie werden sehen, dass einige Abschnitte in Robespierres Handschrift abgefasst sind und andere in meiner. Die Passagen von Bürger Robespierre, die sich auf Camille Desmoulins beziehen, können Sie getrost ignorieren. Das sind nur Entschuldigungen. Wenn Sie fertig gelesen haben, werde ich Sie streichen. Das ist doch ein einziges Lügengespinst. Frei erfunden. Reiner Unsinn. Die 4 Angeklagten sind alle Anwälte. wenn ich es recht sehe. Camille Desmoulins ist mit Ihnen verwandt, nicht wahr? Ja. Ich dachte, mit Ihnen auch. Nein, ich glaube nicht. Es ist ein beunruhigender Gedanke, dass Sie das beeinflussen könnte. Ich tue meine Arbeit. Dann ist es ja gut. Also, die Gerichtsverhandlung muss morgen oder spätestens übermorgen beginnen. Besser morgen. Was? Sind Sie verrückt? Es ist nicht angebracht, mir so eine Frage zu stellen, Fouquier. Aber was ist mit den Beweisen? Den Anklageschriften? Ich würde Ihnen raten, keine Zeugen für die Verteidigung zuzulassen. Warum schicken Sie nicht ein paar Mörder in Ihre Zellen und lassen sich einfach umbringen? Ich bin, weiß Gott, kein Tontonist, aber das ist Mord. Ich bin nicht hier, um Belanglosigkeiten mit Ihnen auszutauschen. Folgende Männer sollen zusammen mit den bereits genannten vor Gericht gestellt werden. Hérault, Fabre, der Betrüger Chabot und seine Kumpane. Außerdem eine Handvoll Ausländer, die Gebrüder Frey, der spanische Bankier Guzman, der dänische Geschäftsmann Dietrichsen und dieser Heereslieferant, der Abbé d'Espagnac. Die Anklage lautet auf Konspiration, Betrug, Hamsterei, Währungsspekulation, Verkehr mit fremden Mächten. Das überlasse ich Ihnen, Fouquier. Es herrscht kein Mangel an belastendem Material gegen sämtliche Angeklagten. Außer gegen Danton. Tja, das ist jetzt Ihr Problem. Übrigens, Bürger, wissen Sie, was das hier ist? Ja, natürlich. Blankohaftbefehle, die vom Ausschuss unterzeichnet sind. Eine gefährliche Praxis, wenn ich das bemerken darf. Saint-Just dreht die beiden Blätter wieder zu sich und trägt jeweils einen Namen ein. Dann nimmt er sie zwischen Daumen und Zeigefinger und wedelt sie durch die Luft, damit die Tinte trocknet. Das hier ist Ihrer, Herr Mann. Und dieser, Bürgeranklager Fouquier, ist Ihrer. Er lächelt, faltet sie zusammen und steckt sie in die Innentasche seines Rockes. Nur für den Fall, dass bei der Verhandlung etwas schief läuft. Paris, 12e Germinal, 1. April 1794, im Nationalkonvent. Die Sitzung beginnt im Chaos. Als erster springt Legendre auf. Gestern Nacht wurden mehrere Mitglieder dieser Versammlung verhaftet. Einer davon ist Danton. Ich fordere, dass die festgenommenen Mitglieder des Konvents hier vor Gericht gestellt und von uns verurteilt oder freigesprochen werden. Bürger Robespierre, der Unbestechliche höchstpersönlich, besteigt die Rednertribüne, legt die gefalteten Hände auf seine Unterlagen, schweigt. Einige Sekunden verstreichen. Die seit langer Zeit in dieser Versammlung unbekannte Verwirrung beweist, dass es sich um große Dinge handelt. Heute entscheidet sich's, ob einige Männer den Sieg über das Vaterland davontragen werden. Dann beginnt er zu sprechen. Wir fragen nicht, ob ein Mann... Dantons Name fällt. Als wäre irgendein Privileg damit verbunden. Jene patriotische Aber von jetzt an wird es keine Privilegien mehr geben. Verderbte Götzen werden gestürzt. Seine Angst. Augen heften sich auf Legendre, fixieren ihn mit ihrem eiskalten, kurzsichtigen Blick. Legendre presst seine riesigen Schlachterhände aneinander und im nächsten Moment springt er auf. Sie haben mich missverstanden! Sie haben mich missverstanden! Wer Angst zeigt, ist schuldig. Er steigt von der Rednertribüne, den dünnen, schmalen Mund zu einem fast höhnischen Lächeln verzogen. Paris, Wohnung Camille Desmoulins, Rue Marat, ehemals Rue de Cordelier. Was sollen wir zu Robespierre sagen, wenn er uns vorlässt? Sie stehen in Lucilles verwüstetem Salon. Lucille Duplessis verheiratete Desmoulins und Louise Gély verheiratete Danton und Jeannette, das Dienstmädchen. Du musst gar nichts sagen, das mache ich schon. Jeannette, Madame. Das hier sind die Briefe an den Polizeiausschuss. Dieser geht an Fouquier Tinville und diese hier an diverse Abgeordnete. Im Luxembourg übernimmt Hérault de Séchelles die Rolle des huldvollen Gastgebers. Schließlich befinden sie sich in einem ehemaligen Palast, der nicht als Gefängnis konzipiert ist. Sie werden feststellen, im Allgemeinen führen wir hier erfreulicherweise ein sehr geselliges Leben. Etwas Vergleichbares habe ich seit Versailles nicht mehr erlebt. General Dion hat getrunken. Wer sind Sie? Pierre Philippot, Abgeordneter des Departements Sarthe im Nationalkonvent. Und was haben Sie getan? Ich habe den Ausschuss kritisiert. Oh! Und Sie sind Lucilles... verzeihen Sie mir, General. Dion torkelt durch den Raum und legt den Arm um Camille. Keine Sorge, keine Sorge. Wir kommen hier raus. Paris, Rue Saint-Honoré 366. Haus des Schreiners Duplay. Es sind gerade zahlreiche Patrioten bei ihm. Sie werden verstehen, dass er da nicht gestört werden darf. Im Sinne der Mitmenschlichkeit, Eleonore, werden Sie bitte dafür sorgen, dass dieser Brief zu ihm gelangt? Es wird nichts nützen. Oben im Haus sitzt Robespierre allein und wartet darauf, dass die beiden Frauen gehen. Als sie auf die Straße treten, bricht die Sonne durch die Wolken. Und sie laufen durch die berauschend milde Frühlingsluft nach Hause. Camille Desmoulins an Lucille Desmoulins. Aus dem Gefängnis im Palais du Luxembourg. Ich habe in der Wand meines Zimmers einen Riss entdeckt und das Ohr daran gelegt. Und da hörte ich jemanden stöhnen. Wer bist du? Camille Desmoulins. Oh Gott. Bist du das? Fabre? Ja, ich bin's, Fabre. Aber was machst du hier? Hat die Konterrevolution begonnen? Paris, Jardin du Luxembourg. Lucille und Annette bleiben stehen, legen den Kopf in den Nacken, suchen ohne große Hoffnung die Fassade ab. Das Kind weint in den Armen seiner Mutter. Es will nach Hause. An einem der Fenster steht Camille. Lucille dreht den Kopf, sucht immer noch. Er kann sie sehen, sie sieht ihn nicht. Paris im Luxembourg. Er hat gesagt, er habe gewusst, dass ich kommen würde. Robespierre lehnt sich gegen eine Wand. Er schließt die Augen. Ich sollte nicht hier sein. Ich hätte nicht kommen sollen, aber ich wollte. Ich konnte nicht anders. Also kein Handel? Kein Handel. Er hat gesagt, Tonton gibt uns noch 3 Monate. Er stößt sich von der Wand ab, dann streckt er noch einmal die Hand danach aus und streicht über den Verputz. Leb wohl. Hören Sie mal. Hinter einer geschlossenen Tür erklingt ein ungezwungenes, lautstarkes Lachen. Tonton. Kommen Sie. Kann er lachen? Verlegen Sie Dantons Bande in die Conciergerie. Sie werden über ihn hinwegkommen. Glauben Sie mir. Paris, 13e Germinal, 2. April 1794, Palais de Justice, 8 Uhr morgens. Kommen wir gleich zur Sache, Hermann. Wenn Sie aus dem Fenster blicken, werden Sie die jetzt schon wartenden Schaulustigen sehen. Es ist ein Jammer, dass man ihnen den Zugang nicht verwehren kann. In der Republik sind Gerichtsverhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit nicht vorgesehen, Bürger Hermann. Haben wir im Luxembourg eigentlich einen Informanten? Ein gewisser Laflotte. Angst habe ich vor Ihrem Vetter, Camille. Laflotte beschreibt ihn als hysterisch und verstört. Offenbar behauptet Camille, Bürger Robespierre habe ihn heimlich im Luxembourg besucht und ihm angeboten, ihn zu verschonen, wenn er für die Anklage aussagt. Das ist natürlich absurd. Er muss den Verstand verloren haben. Tja, vielleicht hat er das. Wir müssen in der Verhandlung von Anfang an darauf abzielen, ihn zu zermürben, einzuschüchtern und zu terrorisieren. Wir müssen um jeden Preis verhindern, dass er Gelegenheit zu einer Verteidigungsrede bekommt. Denn die Leute, die sich an 89 erinnern, haben eine gewisse emotionale Bindung an ihn. Aber die Zeit arbeitet für uns. Seit dem Prozess gegen Brissot kann eine Gerichtsverhandlung, sofern die Geschworenen zufriedengestellt sind, nach 3 Tagen beendet werden. Was schließen wir daraus? Dass wir die Geschworenen sorgfältig auswählen müssen. Also, dann wollen wir mal sehen. Dr. Superbiel. Superbiels Spruch gegen Danton wird ihm mit der Stelle eines Regimentschirurgen an der École du Mars belohnt werden. Für Maurice Duplay nehmen wir Garnet, der ein Idiot ist und weder Fragen noch Antworten versteht und immer für die Todesstrafe plädiert. Und vielleicht noch den alten Montflaubert. Aber der ist noch taub. 13e Germinal, 2. April 1794. Das Tribunal. Der erste Tag. Euer Name, euer Alter, eure Wohnung? Georges Jacques Danton, 34 Jahre alt, aus Assise-sur-Aube, Departement Aube. Rechtsanwalt beim ehemaligen Rat, Revolutionär und Volksvertreter. Mein Wohnsitz? Bald im Nichts, danach im Pantheon der Geschichte. Was macht es mir schon aus? ehemaliger Wohnsitz, Straße und Sektion Marat. Der Bericht des Polizeiausschusses zur Ostindien-Affäre wird verlesen. 2 Stunden. Die Anklagen werden verlesen. 1 weitere Stunde. Hinter den hüfthohen Absperrungen am Ende des Gerichtssaals steht eine dicht gedrängte Zuschauermenge, die sich durch die Tür und bis weit auf die Straße hinaus erstreckt. Angeblich stehen die Leute bis zur Münzenstadt. Fabre fährt sich mit der Hand übers Gesicht. Als die Gefangenen am Abend zuvor in die Conciergerie verlegt wurden, konnte er kaum laufen. Und 2 der Wächter mussten ihn zu der geschlossenen Kutsche geleiten. Der Nachmittag schreitet voran. Im Palais Royal blüht der Flieder. Ich verlange hier und jetzt angehört zu werden. Ich verlange, dem Konvent schreiben zu dürfen. Camille Desmoulins und ich möchten gegen die diktatorischen Praktiken des Wohlfahrts. Der aufbrandende Beifall übertönt ihn. Die Leute rufen seinen Namen, klatschen, stampfen mit den Füßen, singen die Marseillaise. Der Tumult pflanzt sich auf die Straße fort und wird so laut, dass die Klingel Armands nicht mehr zu hören ist. Die Gefangenen werden in ihre Zellen hinuntergeführt. Diese Dreckskerle. Morgen mache ich sie zu Hackfleisch. Während der ganzen Revolution hat den Robespierristen ein unverändertes Verfahren dazu gedient, ihre Feinde zu vernichten. Es ist stets dieselbe Anklage. Gegen Jacques Roux, Diebstahl. Gegen Hébert, Diebstahl. Gegen Fabre, Diebstahl. Gegen Danton, Diebstahl. Um Fouquier Tinville zu überwachen, gibt man ihm Fleuriot zum Gehilfen, einen der Strohmänner Robespierres, der durch diesen bald Bürgermeister von Paris wird. Was die Prozessakten des Tribunals betrifft, schreibt Michelet. Der Richter Coffinal, der Robespierre mit fanatischer Treue anhing, führte ständig die Sitzungsprotokolle, nahm die Zeugenaussagen auf und die Antworten der Angeklagten, jene geweihten letzten Worte von Leuten, die vor dem Ende stehen. Zynisch machte er Streichungen, wo es ihm passte, vor Zeugen noch mehr, er änderte und machte Zusätze. 14e Germinal, 3. April 1794, der 2. Tag. Ein neuer Gefangener wird hereingebracht. Lacroix flüstert Danton ins Ohr. Großer Gott, Westermann. General Westermann, der Sieger der Vendée, baut sich vor den Angeklagten auf. Massiv, streitlustig. Wer zum Teufel sind all diese Leute? Verschiedene kriminelle Elemente, mit denen Sie konspiriert haben. Ach ja? Wofür halten Sie mich eigentlich, Fouquet? Für einen Idioten? Irgendeinen dahergelaufenen Armeetrottel? Vor der Revolution war ich Rechtsanwalt. In Straßburg. Ich weiß, wie ein Gerichtsverfahren auszusehen hat. Man hat mir keinen Anwalt zugeteilt. Es gab keine Voruntersuchung. Ich bin nicht angeklagt worden. Das sind Formalitäten. Wir sind doch aber der Form halber hier, Hermann. Dantons Bemerkung erreicht die Zuschauer. Eine Reihe Sans-Culotten nehmen ihre roten Mützen ab, schwenken sie durch die Luft und singen Ça ira. Ich rufe sie zur Ordnung. Sie rufen mich zur Ordnung? Mir scheint vielmehr, dass ich Ihnen Recht und Ordnung in Erinnerung rufen muss. Ich habe ein Recht zu sprechen. Wir alle haben das Recht, angehört zu werden. Verdammt nochmal! Ich habe dieses Tribunal selbst ins Leben gerufen. Ich sollte nun wirklich am besten wissen, nach welchen Regeln es funktioniert. Hören Sie nicht die Klingel? Ein Mann, dem die Todesstrafe droht, interessiert sich nicht für Klingeln. Der Gesang der Zuschauer wird lauter. Fouquiers Lippen bewegen sich, doch man versteht ihn nicht. Hermann schließt die Augen. Erst nach 1/4 Stunde ist die Ordnung wiederhergestellt. Bürger Paris, lesen Sie jetzt den Bericht von Bürger Saint-Just vor. Ich meine den Bericht, den der Bürger im Konvent und im Jakobinerclub verlesen hat. Bürger, die Revolution braucht ist einen Arzt. Dr. Subabiel ist gerade anderweitig beschäftigt in der Jury. Sie werden uns hier doch nicht wegsterben, Fabre. Danton spürt die Angst Camilles, der stocksteif zwischen ihm und Lacroix sitzt. Camille hat die ganze Nacht geschrieben, denn er ist davon überzeugt, dass man ihn letztlich wird sprechen lassen müssen. Bisher haben ihn die Richter jedes Mal, wenn er den Mund aufgemacht hat, brutal zum Schweigen gebracht. Danton, du hast der Tyrannei gedient. 2 Stunden. Tiefes Schweigen breitet sich im Gericht aus, stiehlt sich in den dunkler werdenden Saal, wie ein wildes Tier in seinen Bauch. Unerbittliche Strenge durch Paris ist fast fertig. Mit brüchiger Stimme liest er die letzten Sätze. Er ist am Ende seiner Kräfte, müsste er noch länger fortfahren, würde er weinend zusammenbrechen. Was wir gesagt haben, wird niemals auf der Erde verloren sein. Danton, der Konvent beschuldigt Sie der ungebührlichen Begünstigung Dumouriez, der Kaschierung seines wahren Wesens und seiner wahren Absichten, sowie der Unterstützung und Beihilfe bei seinen Plänen, die Freiheit zunichte zu machen, wie etwa dem, mit einer bewaffneten Streitmacht auf Paris zu marschieren, die republikanische Regierung zu stürzen und die Monarchie wiederherzustellen. Darf ich gleich darauf antworten? Sie haben das Wort. Was mein vorgebliches Einverständnis mit Dumouriez betrifft, so erwidere ich. Ich habe ihn nur ein einziges Mal aufgesucht, wegen einer Privatperson, während er sich erhebt, mit der er sich fragt überworfen hatte. Was er diesem Gespinst aus Lügen und Andeutungen, dieser Schändung der Wahrheit, entgegensetzen soll. Es ist wahr, dass Dumouriez versucht hat, mich auf seine Seite zu bringen. Nach einer Viertelstunde stellen sich der Schwung und die Kraft ein, die er braucht, um die Macht seiner Stimme zu entfalten. Die Menge beginnt wieder zu applaudieren. Manchmal muss er innehalten und sich dem Lärm überlassen. Er schöpft Atem und spricht dann noch kraftvoller weiter. Fabre hat ihn unterwiesen, erfolgreich unterwiesen. Manchmal versucht Raman, ihn bei wichtigen Punkten zu unterbrechen. Danton schmettert ihn jedes Mal voller Verachtung ab. Bei jeder Abfuhr, die er dem Gericht erteilt, jubelt und pfeift das Publikum und spottet lautstark. Der Jakobiner erinnern, als Westermann von den Patrioten gefeiert wurde. Diesmal geht es nicht darum, ein Argument zu untermauern, einen Streit für sich zu entscheiden. Diesmal geht es um sein Leben. Eine Vorstellung. Im Moment stehen sie alle hinter mir. Aber was, wenn Robespierre die Bühne beträte? Würden sie ihm nicht genauso zujubeln? Doch im Laufe des Tages merkt er, dass er eine Stimme in seinem Innern übertönt. Es ist das, was ich wollte, worauf ich gewartet und gehofft habe. Die allentscheidende Konfrontation. Sie lassen diese Konfrontation nur zu, weil die Sache längst entschieden ist. Du bist ein toter Mann, Danton. Eine Frage von Fouquier versetzt ihn in rasende Wut. Schafft meine Ankläger her! Zeigt mir Beweise! Einen einzigen, ja! Nur den winzigsten Hauch eines Beweises! Und noch eine Stunde. Er hätte gerne ein Glas Wasser, traut sich aber nicht darum zu bitten. Hermann sitzt mit leicht geöffnetem Mund über seine Gesetzestexte gebeugt und beobachtet ihn. Danton kommt es vor, als hätte sich der gesamte Staub seiner Heimat, jenes gelben Bodens jenseits von Arcy, in seiner Kehle gesammelt und ersticke ihn. Zeigt euch! Hermann steckt Fouquier einen Zettel zu. In einer halben Stunde unterbreche ich Dantons Verteidigungsmittel. Ich werde euch die Masken vom Gesicht reißen und euch der Rache des Volkes ausliefern! Danton weiß, der morgige Kampf steht noch bevor. Er zückt ein Taschentuch und wischt sich die Stirn ab. Hermann springt auf. Der Zeuge ist erschöpft. Wir vertagen uns auf morgen. Ich werde meine Verteidigungsrede morgen fortsetzen. Und morgen werden unsere Zeugen aussagen. Das Publikum applaudiert geschlossen. Er dreht sich um. Dann sieht er, dass Fabres Lippen sich bewegen, und beugt sich zu ihm. Sprich weiter, Jones. Wenn du jetzt aufhörst, werden sie dich nicht mehr sprechen lassen. Mach weiter. Es ist unsere einzige Chance. Ich kann nicht mehr. Meine Stimme. Er setzt sich, starrt geradeaus ins Leere. Dann reißt er sich das Tuch vom Hals. Der Tag ist vorbei. Paris, 14e Germinal. 3. April 1794. Abends in den Tuilerien. Sie werden mir vermutlich zustimmen, dass Sie nicht sehr weit gediehen sind. Danton wendet sich in seiner Verteidigungsrede immer wieder an die Zuschauer. Es war ein Fehler, Sie zuzulassen. Sorgen Sie dafür, dass er Sie nicht fortsetzen kann. Ruiniert, korrumpiert, ein ausgebluteter Heiland. Sie haben ihm das Herz gebrochen. Ja, Bürger Robespierre. Danke, Bürger Robespierre. Camille Desmoulins an Lucille Desmoulins. Ich habe von einer Republik geträumt, die auf der ganzen Welt Bewunderung weckt. An einem Tag wie heute, vor etwa einem Jahr, habe ich das Revolutionstribunal gegründet. Ich bitte Gott und die Menschheit um Vergebung.